Dialoge, Seite 13. Ohne den Despotismus der römischen Aristokratie und später ohne den Despotismus der Kaiser hätte sich die glänzende Zivilisation Europas niemals entwickeln können.